Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die Produktionsprozesse für Acryl-Anstrichstoffe, die im Vereinigten Chemiewerk Suncheon neu geschaffen wurden. Ihn begleiteten der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-ju und der stellvertretende Vorsitzende des Kabinetts und Minister für Chemieindustrie Ri Mu-yong. Kim Jong-un begab sich an mehrere Orte, wie den Prozess für Acrylsäure-Synthese und Rektifikation und die Produktionsprozesse für Wasser- und Ölfarben und äußerte dabei seine große Zufriedenheit damit, dass man einen herrlichen Produktionsprozess für Acryl-Anstrichstoffe auf dem Weltniveau schuf. Er sagte, die Produktionsprozesse für Acryl-Anstrichstoffe seien auf unsere eigene Art und Weise geschaffen worden. Auch die Maschinen und Anlagen seien mit eigener Hand entworfen und gebaut worden. Es sei wirklich großartig. Die bunten Anstrichstoffe für äußere und innere Seiten, die sowohl für die Wände der Gebäude als auch für verschiedene Metalle und Hölzer geeignet seien, und das Terrakottim, ein Mittel für die Melioration und Feuchtigkeitsergänzung, werden in großen Mengen hergestellt, was ihm große Freude bereite. Die Qualitäten von Anstrichstoffen und Terrakottem, die in den einheimischen Produktionsprozessen für Acryl-Anstrichstoffe hergestellt werden, seien auf dem Weltniveau. Es sei ein neuer stolzer Erfolg in der Chemieindustrie, dass man mit eigener Technik und eigenen Rohstoffen und Anlagen die Produktionsprozesse für Acryl-Anstrichstoffe ausgezeichnet geschaffen und diese in Betrieb gesetzt habe. Das beweise eindeutig, dass man alle Festungen einnehmen könne, wenn man das Banner der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft hochhalte. Durch die Normalisierung der Produktion der Acryl-Anstrichstoffe könne man nun an mehrere Zweige der Volkswirtschaft schöne Anstrichstoffe liefern. Dann stattete Kim Jong-un den Funktionären, Wissenschaftlern, Technikern und Arbeitern des Ministeriums für Chemieindustrie, des Vereinigten Chemiewerkes Suncheon, des Konstruktionsinstituts für Chemienahmung und der Technischen Universität Kimse, die zum Bau eines herrlichen Werkes des neuen Reichtums Koreas beitrugen, im Namen des ZK der Partei der Arbeit Koreas einen Dank ab. Er betonte, dass man auf der Grundlage der erzielten Erfolge weiterhin große Kraft für die Entwicklung der Chemieindustrie einsetzen solle und erklärte die konkreten Aufgaben und Wege dazu, die Selbstständigkeit der Produktion von Chemiewaren auf einem hohen Niveau zu verwirklichen. Weiter hob er hervor, heute habe er wirklich Schönes gesehen. Die neuen Produktionsprozesse für Acryl-Anstrichstoffe im Vereinigten Chemiewerk Suncheon bereiten ihm große Freude. Er habe nicht einfach die einheimischen Produktionsprozesse für Acryl-Anstrichstoffe besichtigt, sondern es aus tiefster Seele empfunden, dass man mit eigener Kraft und Technik und eigenen Rohstoffen die Selbstständigkeit und Modernisierung der Chemieindustrie auf einem hohen Niveau verwirklichen könne, wenn man sich mit festem Willen dafür einsetze. Heute bemühen sich die Imperialisten, die es nicht wünschen, dass die Koreaner ein wohlhabendes Leben führen und dass die TVRK gedeihe, niederträchtig darum, diese zu isolieren und zu erdrosseln. Wir sollen nur unserer eigenen Kraft trauen und niemand möchte uns helfen. Wenn man sich traue, könne man die größten Schwierigkeiten überwinden. Aber wenn man den anderen traue, seien selbst die einfachen Sachen nicht zu erledigen. Erst wenn man den revolutionären Geist des Schaffens aus eigener Kraft an den Tag lege, könne man unter den schlimmsten Bedingungen die größten Erfolge erzielen und die Revolution kräftig vorantreiben. Die Chemieindustrie spiele bei der Verstärkung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit des Landes und der Verbesserung des Volkslebens eine wichtige Rolle. Die Frage über das Essen, die Kleidungen und Wohnungen der Bevölkerung hänge von der Entwicklung der Chemieindustrie ab. Daher sollen die Funktionäre und Arbeiter der Chemieindustrie ihre ehrenvolle Pflicht vor der Partei und dem Vaterland treu erfüllen. Kim Jong-un unterstrich, dass die Funktionäre und Arbeiter des Vereinigten Chemiewerkes Suncheon beim baldigsten Aufbau eines starken sozialistischen Staates und der Sicherung des wohlhabenden und zivilisierten Lebens der Bevölkerung eine überaus wichtige Mission haben, gab seiner Erwartung und Überzeugung davon Ausdruck, dass sie an der Spitze des Kampfes für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas energisch voranschreiten werden und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.